Unterbrechung kriegt. Denn es ist zu ernst, es ist zu ernst. Sie warten auf dich und dich und dich. Wenn du jetzt gehst und du bist ihr Feind, nenn was du kriegst, nenn was du kriegst. Denn du bist ihr Feind, nenn was du kriegst, nenn was du kriegst. Es ist laut, ich will nicht tanzen sehen. Spür mir das den Bart, das ist der letzte Tag. Bevor wir gehen, lass dich mir fangen. Er gibt dich nicht, das ist dein Planet. Und deine Zukunft, dies ist der Rhythmus. Unser Herzschlag, nimm ihn als Waffe. Mit dir nach Hause, mit dir nach Hause. Nimm ihn als Waffe, mit dir nach Hause, mit dir nach Hause. Die Musik ist laut, ich will dich tanzen sehen. Das ist deine letzte Zeit. Bevor wir gehen. Die Musik ist laut. Ich will euch tanzen sehen. Bevor wir gehen.